das Telefon geklaut. Wir können doch jetzt jemanden anrufen. Das Feuer ist jetzt nicht nur im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer und im Esszimmer und in der Essecke und im Flur. Und jetzt geht's aufs Dach rüber. Der Nordflügel und der Südflügel. Ah, Kasselstone ist verloren. Und das Triebwerk auch. Wovon sollen wir jetzt ein neues bezahlen? Nee, lass mal schnell noch rausziehen, das Triebwerk. Oh, schaffen wir das zu hier? Ah, das Bücherregal, worüber Mathilde mal gestolpert ist, ist umgefallen und verbrannt. Alle zusammenziehen. Rock! Das ist doll. Ich glaube, es war toll, das ist nicht toll. Stimmt. Achtung, das Dach stürzt gleich ein. Auf jeden Fall, da hinten stürzt es schon. Panik! Unser schönes Nordstone Hall ist nicht mehr zu retten! Hier brennt es jedenfalls noch nicht. Armes Nordstone Hall. Wo sind wir eigentlich? In der Nähe der Küche, würde ich glaube ich sagen. Denn da steht die schöne Standuhr. Stand. Ach, das ist so unordentlich. Wir sind bestimmt in der Küche. Stimmt, da hast du ja nie aufgeräumt. Es riecht hier so komisch. Stimmt. Das riecht irgendwie... Ah, mir fällt ein, ich habe ja vergessen, den Gasherd auszuschalten. Den Gasherd? Sag mal, spinnst du? Nö, glaub nicht. Ja, die schalte ich mal ganz schön schnell ab. Wieso? Macht das was? Ist das schlimm, wenn ich den Gasherd nicht ausgeschaltet habe? Es fängt ja auch an zu brennen, wir müssen hier weg. Ja, aber nicht ohne Doris, mein liebes Schwesterlein. Doris! Doris, ich hab hier... Hallo! Hallo! Wo warst du? Ich hab noch eine Flasche Buttermilch gefunden. Ah, Neid! Und ich werde sie jetzt öffnen und trinken. Tu das. Jetzt hab ich sie geöffnet. Doris, ich will mich ja nicht beschweren, aber der Kronleuchter über dir hängt so komisch. Jetzt ist die Flasche zerbrochen. Oh, die arme Flasche. Den armen Kopf. Lass es mal schnell hier raus. Wir haben ja noch unser Raumschiff. Also wir müssen noch den Motor aus dem Wohnzimmer holen. Ah! Ja, die Düsen meine ich. Raumschiff. Ach so, du hast gesagt, der Motor. Ich wundere mich schon. Welch Unterschied. Ja, allerdings. Du bist doof wie immer. Ja, das macht doch nichts. Idiot. Das wollte ich doch nicht sagen. Panik! Ach, sei doch still. Die Panik ist doch schon so gut wie vorüber. Es kann doch jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Dieser ganze Rauch ist hier gar nicht völlig. Upsla! Ich brennt ja alles. Mathilde, guck mal, deine Haare brennen. Hilfe! So, hilf mir doch, Otto Kramer! Hilf dir doch selbst! Moment, ich hole einen nicht brennenden Teppich, dann kannst du das alles wieder aus. Oh, das ist lieb, Heini! Ja, bitte. Oh, meine schöne Haarpracht! Ja, das. Oh, danke, Heini, das war aber nett von dir! Bitte, bitte! Auf den kann man sich wenigstens verlassen, Otto Kramer! Ach, sei doch still! Wir müssen jetzt den Düsen suchen! Ey, Otto Kramer, was hast du eigentlich gegen Mathilde? Sie ist doch ganz nett!